langsam fühlen. Wenn du der Sendung, der in dir umliegt, weißt du, wer jedes was hast du gesehen? Und steht als hier noch vor großen Zielen. Wir können deine Höhe nicht erreichen und dann erkennen wir auf deinem Fall und unter deiner Führung. Deinem Rat lebt unser Banner mit dem Sonnenzeichen. Und jedes Wort, das du an uns gerichtet und jeder Blick, den du an uns verschenkt, hat uns geleuchtet und hat uns gelenkt und unser Lebensarbeit neu belichtet. Und solltest du einst Nehmer sein, so wird dein Geist dich überragen, wird uns Kinder Schafe tragen in eine neue Zeit hinein. Nicht nur an dein lebendig Wort ist deine reine Kraft gebunden. Nun da wir ihren Quell gefunden, ist sie des deutschen Volkes Wort. Du siehst in dir erst aufgewacht als dumpfen Brüten, dumpfen Sternen.